Also ich glaube, zur Person haben wir nun alles protokolliert. Und schön, dann können wir jetzt weiter in die Hauptverhandlung eintreten. Also, nun Herr Schulte, nun erzählen Sie uns mal, wie ist das nun dazu gekommen, dass Sie da Ihre Schwiegermutter totgestochen haben? Ja, also ich möchte dazu gerne eine Mitteilung machen, ja? Ja, bitteschön. Ich möchte eine Mitteilung machen. Ja, nun, also bitte, was denn? Ich möchte es den Gerichten mitteilen, dass mir meine Untat leid tut, ja, und dass ich versuchen will, durch ein schönes Leben, also, wollen wir sagen, dass ich wieder ausbügele, ne, die Sachen, was da die Schwiegermutter, was da passiert ist, alles. Ja, nun, also, gut, schön, dass, nicht wahr, das wollen wir ja nun mal alles erst feststellen heute. Also, bitte, nun, erzählen Sie uns mal, wie der Tatverlauf da gewesen ist und, nicht wahr, wie war das an dem betreffenden Tag? Ja, also, die Sache tut mir leid, ne? Ich bedauere die Tat, die ganze Tatsachen, ne? Ja, na gut, schön, also das haben wir ja nur eben schon von Ihnen gehört. Also bitte, jetzt mal, nicht wahr, jetzt, wie war das an dem Tag? Sie kamen vom Dienst, kamen Sie nach Hause, von der Arbeit? Nein, oder, also doch, ne, ich, von der Schicht, ne, ich hatte Morgenschicht gehabt und kam ich nach Hause. Ja, schön. Also Sie kamen von der Arbeit nach Hause und wie ist das gewesen? Sind Sie gleich nach Hause gegangen oder haben Sie vielleicht noch was getrunken? Sind Sie irgendwo noch eingekehrt? Nein, ich bin nach Hause gekehrt. Ja, das heißt, ich war noch oben an die Bude, habe noch Zigaretten geholt und dann bin ich, wie gesagt, ne, nach Hause gegangen. Ja, schön. Und was war da? Sind Sie also, Sie sind in die Wohnung gekommen und wer war da? Ja, also ich kam da so an, ne, und meine Frau, die war nicht da, die war im Kino gegangen. Aber meine Schwiegermutter, die war anwesend. Ja, und was ist dann passiert? Ja, dann ist das alles passiert, ne? Also diese Untat, ne? Aber ich möchte dazu noch etwas beitragen. Also eine Mitteilung möchte ich machen für den Gericht. Ja, was denn nun schon wieder? Also bitte, Sie können ja hier aussagen und, nicht wahr, Sie wissen ja. Ja, ich möchte noch einmal hinweisen, dass mir die Sache, dass mir das leid tut, ne, und dass ich versuchen will, durch ein schönes... Ja, nun Gott noch mal, das haben wir ja nun gehört, dass Ihnen die Untat leid tut. Das ist nun mal im Leben so. Nicht wahr? Das tut einem immer hinterher leid. Das macht's ja nun nicht mehr ungeschehen. Also bitte, jetzt mal, wir müssen ja schließlich, das ist ja furchtbar mit Ihnen. Hier, Sie kamen also nach Hause und Ihre Frau, die war nicht da und die Schwiegermutter, die, war die da? Jawohl, die war in der Küche. Ja, die war in der Küche zugange und dann... hat sie mich beleidigt. Wieso? Ja, sie hat mir Schimpfworte, also Ehrenkränkungen, ne, hat sie ausgestoßen und hat sie meine Ehre beleidigt. Also vernichtet, ne, kann man wohl sagen. Und dadurch kam das Ganze ja erst am Rollen, ne? Ich habe sie dann aufgefordert, habe gesagt, sie möchte das sein lassen und habe gesagt, guck mal, musst du doch Mensch bleiben, hat doch keinen Wert. Was war denn? War da ein Wortwechsel oder was hat sie getan? Beleidigungen ausgestoßen. Ja nun, wie denn? Was denn zum Donnerwetter nochmal? Was hat sie... Hat sie da irgendwas zu Ihnen gesagt, oder wie war das? Schimpfworte. Was sie da genau gesagt hat, war sie auch nicht mehr. Alten Sausack war sie dran. Bahnhofspenner, ne, diese ganze Sachen. Und ich sag noch, also, sie müsste das doch einsehen, dass das nicht schön wäre. Und war ich von mir aus also richtig friedlich zu ihr. Aber so also ehrlich, da war bei ihr überhaupt nichts zu machen. Ja, gut, also, naja, wie ging das denn dann weiter? Ich meine, wie ist es denn dann dazu gekommen? Sie ist ja nun schließlich tot heute. Wie ich bereits ausführte, ne, hat sie meine Ehre gekränkt und ich habe gebettelt, dass sie nicht weiter kränkt. Und aufhört. Ja. Und dann lag sie auf einmal am Boden. Was? Sie lag auf dem Boden? Ja, sie lag da so vor mir. Und ich dachte, ob die Dame wohl tot ist. Und da war aber schon nichts mehr los. Ne? Ich machte diese Feststellung. Also ich habe gehorcht. An der Brust bei ihr, ja, und war sie schon über den Jordan. Du lieber Himmel, die hat doch aber nun, die muss doch irgendwie, die hat doch jemand tot gemacht. Das waren doch nicht die Heinzelmännchen. Nicht wahr, da haben Sie sie mit dem Brotmesser erstochen, oder was? Nein. Ja nun, aber es war doch schließlich ein Brotmesser in Ihrem Leib, das ist doch festgestellt. Ja, das Brotmesser hatte sie ja, in der Hand gehabt, ne, so bei ihrer Beleidigungen. Und ich fühlte dadurch meine Sicherheit. Also, die fühlte ich schon mal bedroht. Nee, Notwehr, ne, jetzt komme ich erst da drauf, ne. Das möchte ich bescheinigen, dass das von meiner Seite diese Notwehr war, ne, weil... Also, ich fürchtete da für mein Leben und Gesundheit alles. Ach ja. Sie behaupten also jetzt, Sie wollten sich da gegen Ihre Schwiegermutter schützen? Ja, ich wollte sie so von mir abhalten, ne, dass mir kein Leid geschieht. Ja, aber... Also, sie lag ja dann am Boden, ne? Weiß ich auch nicht, wie das da zusammenhing. Ja, weiter. Was haben Sie dann gemacht? Dann tat mir meine Untat sofort sehr leid. Und ich dachte, dass ich vielleicht durch ein schöneres Leben... und durch meine Hände Arbeit die Sache da wieder ausrenken wollte oder könnte. Und ich will auch gern für die kleine Würmchen sorgen. Was ist das? Was? Ja, hat sie ja noch aus ihrer anderen Ehe, ne? Ach so, ja. Ja, nun also, bitteschön. Danke. Und dann... habe ich sie im Keller getragen und habe ich sie gesägt. Was haben Sie? Ja, weil unserem Bollerwagen musste ich die Feststellung machen, dass sie nicht drauf passte. Ne? Und dadurch musste ich dann, also das waren dann 4 Fuhren, ne? und habe ich sie im Rhein-Herne-Kanal getan. Da war sie weg. Aber ich möchte es noch einmal hinweisen, dass es bei mir diese Notwehr war, ne? Und durch diese Beleidigungen und überhaupt mein Schicksal, was ich oben bei Dinges habe ich ja ganz schön, haben die mich 6 Jahre fern der Heimat, und dass es von dieser Sache herrührt, dass ich heute beschädigt bin, ne? Ich war ja auch 3-mal schon in Aplerbeck zur Untersuchung weg, ne? Und dieser ganz berühmte Professor, der da die Bekloppten alles macht, na, der hat es, also haben wir zu Hause, das können Sie sich angucken, eine Bescheinigung, ne, mit Stempel und Friede Wilhelm drunter. Also das, Herr Schulte, wollen wir sagen, dass ich behämmert wäre und dass er mich auch nicht reparieren könnte. Und dadurch ist das überhaupt heute eine Zumutung von mir, dass ich hier die Verhandlung, meine Anwesenheit da, das überhaupt mitmache. Na, kann man sehen, wo man bleibt. Jetzt ist meine Geduld aber bald am Ende. Das kann ich Ihnen aber sagen. Ach, hören Sie doch auf. Mann, 6 Jahre hat man den Knochen hingehalten, ne? Jawohl, auch für Herrschaften vielleicht wie Sie da. Jetzt kann man sehen, wofür es gut war. Ist doch wahr. Also, jetzt haben Sie zum Abschluss noch irgendetwas zu sagen? Jawohl. Ich will versuchen, durch ein schöneres Leben mit meiner Hände Arbeit die menschliche Gesellschaft wieder einzudringen. Und überhaupt, ich schließe mich den Ausreden meines Verteidigers an.